Zeuge George Preston, USA, Diplom-Ingenieur, 51 Jahre, 140. Verhandlungstag, 4.3.1965. Auf ein Tonband nehme zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts. Mr. Witness, do you agree that your testimony be taped for the purpose of supporting the memory of the court? Certainly. Selbstverständlich. Haben Sie vorhin meine Belehrung über die Wichtigkeit des Eides und über die Gefahr der Bestrafung wegen meines Eides verstanden? Did you properly understand my prior advice as to the importance of the oath and the possibility of being punished for perjury? Definitely. Bestimmt. Dann darf ich Sie bitten, mir Ihre Personalien zu sagen. Sie heißen mit Vornamen. Then I may ask you to state your personal data. Your first name is? George. Georg. George. Preston, Sie sind wie alt? Preston, your age is? My name was misspelled in the original invitation that I received with the letter B. My name spells with the letter P. Mein Name wurde in der ursprünglichen Ladung falsch buchstabiert. Er wurde mit dem Buchstaben B, während er sich mit dem Buchstaben P buchstabiert. Also, wenn ich recht verstehe, schreiben Sie sich P-R-E-S-T-O-N. If I understand you properly, you spell your name P-R-E-S-T-O-N. Correct. Richtig. Und wie alt sind Sie, Herr Preston? And what is your age, Mr. Preston? 51. 51. 51 Jahre alt, sind Sie verheiratet? 51 years old, are you married? I am married. Ich bin verheiratet. Von Beruf? By occupation? Ingenieur, Diplom-Ingenieur. Diplom-Ingenieur. Sind Sie, Sie wohnen in? You reside at? Wilmington, Delaware, USA. In Wilmington. By the way, the name Wilmington was misspelled as well in that original invitation. It spells W-I-L-M-I-N-G-I, Wilmington. Wilmington, Delaware. Übrigens wurde der Name Wilmington auch in der ursprünglichen Einladung falsch buchstabiert. Er buchstabiert sich W-I-L-M-I-G-T-O-N. Wilmington. Nun, Herr Zeuge, Sie sind mit den Angeklagten nicht verwandt und nicht verschwägert. Now, Mr. Witness, you are not related to or an in-law of any of the accused. No. Nein. Herr Zeuge, uns interessiert Folgendes. Sie waren ebenfalls in Auschwitz. Mr. Witness, we are interested in the following. You were also at Auschwitz. Correct. Richtig. Auschwitz, Auschwitz and Birkenau. Birkenau. Auschwitz and Birkenau. Und in welchem Arbeitsdienst, in welchem Arbeitskommando haben Sie gearbeitet? And in what labor command, what labor gang were you working in? I was brought to Auschwitz late 1943. I passed through a quarantine, short time. Ich bin spät 1943 nach Auschwitz gekommen und bin durch eine Quarantäne gegangen. In that quarantine, after several weeks, a commission of representatives of a certain company, Siemens Schuckert, came, and it was announced in the camp that technically trained people are in demand. Während ich in dieser Quarantäne war, einige Wochen, kam eine Kommission von Siemens Halske und sie suchten technisch ausgebildete Leute im Lager. The number in camp that was at that time was quite great. I think die Anzahl in diesem Lager zu der Zeit, denke ich, war sehr groß. Moment, einen kleinen Moment. Ich glaube, die Anwesenheit des Dolmetschers ist noch nicht festgestellt worden. Ach so, ja, entschuldigen Sie. Darf ich noch mal um Ihren Namen bitten? Franz Schuh. Franz Schuh, ja. Und wie alt? 41 Jahre. Verheiratet, Dolmetscher, wohnhaft in Frankfurt. Frankfurt, Bezug nehmend auf meinen allgemein geleisteten Dolmetscher. Nicht verwandt und nicht verschwägert. Verwandt und nicht verschwägert. Ja, mit den Dankeschön, Menschen. Ja, also 1943 im Spätjahr kamen Sie in Quarantäne, wurden dort von einem Kommando der Firma Siemens Halske ausgesucht, für Arbeiten für diese Firma. Late in 1943, you came into the camp in the quarantine and you were selected by a commission of the firm Siemens-Halske for labor. I would like to mention at that time, as I said, many people presented themselves to that occasion. Ich möchte zu dieser Zeit feststellen, dass sich viele Leute vorgestellt haben zu der Gelegenheit. And everybody pronounced themselves to be technically trained, hoping that this would bring them away far from the site of the crematoria and chambers of gas. Und jedermann gab vor, dass er irgendeine technische Ausbildung hätte, in der Hoffnung, weit weg von den Krematorien und von den Gaskammern zu kommen. Ja. Wurden Sie ausgesucht damals? Were you selected at the time? It was a commission of engineers at that time present. I was subjected to an examination, and this is the first time for a long time that I was addressed by a German, an employee by the Siemens Schuckert company, in a human way. Es war ein Ausschuss von Ingenieuren und ich musste eine Prüfung ablegen. Und es war das erste Mal in einer langen Zeit, dass ich von einem Deutschen auf einem Angestellten der Siemens Schuckert auf menschliche Weise angesprochen wurde. He did ask me my profession. Er fragte mich nach meinem Beruf. He got very much interested when I told him that I am a diplom engineer. Er wurde sehr interessiert, als ich ihm sagte, dass ich Diplom-Ingenieur wäre. He asked me other details of professional nature. He opened up. Er fragte mich nach weiteren Einzelheiten beruflicher Art. He opened up a drawing and asked me to read, asked me whether I can read the drawing. Er entfaltete eine Zeichnung und fragte mich, ob ich die Zeichnung lesen könne. I remember distinctly at the time he asked me a question. Does this drawing represent one part or three parts or four parts? Ich erinnere mich klar daran an die Frage zu der Zeit, stellt diese Zeichnung einen Teil, zwei Teile oder drei Teile dar? In a very quick and short way, I described to him the nature of this drawing. Auf schnelle und kurze Weise beschrieb ich ihm die Art dieser Zeichnung. To his satisfaction. Zu seiner Zufriedenheit. He asked me many other questions, which I will not enumerate in this court, pertaining to a technical nature. Er stellte mir viele weitere Fragen, welche ich diesem Gericht nicht vorbringen werde, eine technische Art. Unless I'm asked. Außer ich werde dazu aufgefordert. Das ist nicht nötig. This is not necessary. And then I answered everything to his satisfaction in a very kind, human way, that representative. I know his name. If the court wants me, I can mention his name. Ich beantworte dann alle Fragen zur Zufriedenheit dieses Mannes in einer netten, menschlichen Art. Und wenn das Gericht möchte, kann ich den Namen des Mannes sagen. Ich erinnere mich noch daran. Bitte schön. Please. Kurt Bontius. Kurt. Very distinguished individual. Wie ist der Nachname? What is the last name? Bontius or Bontius. I don't remember. Yeah. Bontius or Bontius. Jawohl. He was at that time... The German term, I think, is Oberingenieur. Er war zu der Zeit, ich glaube, der deutsche Ausdruck ist Oberingenieur. Or a senior engineer of that firma. Oder ein Chefingenieur dieser Firma. Yeah. Shortly after I passed this examination, I was selected on one side, while many, many others were turned away. Kurz nachdem ich diese Prüfung bestanden hatte, wurde ich nach der einen Seite hin ausgewählt, während viele, viele andere abgewiesen wurden. Lucky for me, unfortunately for others. Glücklich für mich, jedoch unglücklich für andere. A very, very small group of people was selected. Wurde eine sehr, sehr kleine Gruppe von Leuten ausgewählt. That group, after a few days, was sent for another examination. Diese Gruppe wurde nach einigen Tagen zu einer anderen Prüfung geschickt. And this examination was a complete examination of a technical, practical, mechanical nature. Und diese Untersuchung war eine vollständige Untersuchung einer technischen, praktischen, mechanischen Art. Being an engineer from my profession, I had very experienced due to my training working with a file. Also aufgrund meiner Ausbildung als Ingenieur hatte ich viel Erfahrung mit Pfeilen. I have a hobby, I have many hobbies, and fortunately for me again, I handle a file very well. Ich hatte viele Liebhabereien und glücklicherweise konnte ich eine Feile gut handhaben. I remember distinctly what was the purpose and what was the nature of that examination. If the court would like, I can describe the details. Ich erinnere mich sehr klar, was der Zweck und der Sinn dieser Prüfung war, und wenn das Gericht möchte, könnte ich Ihnen das darlegen. Dankeschön, das ist uns schon klar. Thank you, it's all clear. Yeah. The precision that I was supposed to obtain, whether it was one tenth or one hundredth of a millimeter, I don't remember. But die Präzision, die ich erreichen sollte, ob es ein Zehntel oder ein Hundertstel Millimeter war, weiß ich nicht. Aber I passed the examination. Ich bestand die Prüfung. Then a group, a very small group, was put together out of all the so-called fortunate people. Dann wurde eine kleine Gruppe, eine sehr kleine Gruppe aus den sogenannten glücklichen Leuten zusammengestellt. And brought down to Birkenau. Und nach Birkenau verbracht. And I do remember that it was Camp D, I think, or B2, Block 11. Und ich erinnere mich, dass es Lager D oder B2 war, Block 11. And we were told that this is a Lager of a Strafkommando. Und man sagte uns, dass dies ein Lager eines Strafkommandos wäre. Then a question arose at that time in our minds. Dann ergab sich bei uns die Frage zu der Zeit. Did we pass all these examinations? Haben wir all diese Prüfungen bestanden? To be punished in a Strafkommando? Um beim Strafkommando bestraft zu werden? This was to us erklärt later. Das wurde uns später erklärt. And and it was clear to us that the purpose that they sent us to that particular block. Und es war uns klar, dass der Zweck, dass man uns nach diesem Block schickte, was not to punish us, war nicht, um uns zu bestrafen, but to allow us to come a little bit to ourselves, sondern uns zu erlauben, etwas zu uns selbst zu kommen. We were supposed to obtain better clothing. Wir sollten bessere Kleidung bekommen. We were supposed to get better food. Wir sollten bessere Verpflegung bekommen. We were supposed to be left alone. Man sollte uns alleine lassen. And not brought out to any work. Und nicht zu irgendeiner Arbeit gebracht werden. Until the Siemens company decides to use us in a technical nature. Bis sich die Siemens Gesellschaft dafür entschied, uns in einer technischen Eigenschaft zu verwenden. I would like to ask the court, Your Honor, do I proceed with too many details, or this is the way you want me to proceed? Ich möchte das Gericht fragen, ob ich mit zu vielen Einzelheiten hier verfahre oder. Ja, uns interessiert insbesondere jetzt Ihre Anwesenheit in diesem Strafblock. We are now particularly interested with your in your presence at that penal block. Shall I elaborate about my presence in this block, or shall I continue until liberation and then come back to block 11? Soll ich die Einzelheiten von Block 11 jetzt beschreiben, ja, oder soll ich fortfahren? Please describe the details. That block had a head. The head of that block was a block älteste, and his name was Emil Bednarek. Dieser Block hatte einen Ältesten, und dieser Block älteste war Emil Bednarek. It was a short, husky fellow. Und es war ein kurz untersetzter Bursche. Well, of a very good physique. Guter Körperverfassung. Dark, black, dark hair. Dunkle Haare. Always very well dressed. Immer sehr gut angezogen. Very energetic. Sehr energisch. We felt his energy I will elaborate a little later. Wie wir seine Energie fühlten, werde ich etwas später ausführen. Vielleicht eine Zwischenfrage. Perhaps an interim question. Wie viele Männer, die für die Firma Siemens ausgewählt waren, kamen ungefähr zusammen mit Ihnen in diesen Block? How many men who had been selected for the firm Siemens came about together with you into that block? To my memory, that was one group that I came with, was a small group. Meiner Erinnerung nach war die eine Gruppe, mit der ich kam, eine kleine Gruppe. But in the same time, groups from other locations arrived there and told us that they are for the same purpose. Aber zur selben Zeit kamen kleine Gruppen von anderen Örtlichkeiten dort zusammen und sie sagten uns, dass sie zu demselben Zweck da wären. If I am to remember a number of people that came at that time in the beginning, I would say something like 25 maybe. Wenn ich mich an eine Anzahl erinnern sollte von Leuten, die anfangs dorthin gekommen sind, so würde ich etwa 25 sagen. That group became larger every time. Diese Gruppe wurde jedes Mal größer. Nun, waren diese Leute zusammengefasst innerhalb dieses Blocks? Were those people consolidated in that block? We were together, that's right. Wir waren zusammen, ja, das ist richtig. We were separated, not physically by any barriers, but our locations where we slept. Wir waren nicht durch irgendwelche Sperren voneinander getrennt, aber der Ort, die Örtlichkeit, wo wir geschlafen haben. The few boxes that we were sleeping together were together. Also die einzelnen Kisten, wo wir geschlafen haben, die waren zusammen. Ja. Mussten Sie auch dort mit zur Arbeit ausrücken? Did you also have to turn out for work there? The purpose was that we should not do any work. And if I remember clearly, I don't think that they brought me personally out to do any other work outside of the camp in connection with any other work except in connection with the construction of the plant. Also so der Zweck, dass wir dorthin gekommen waren, dass wir keine Arbeit taten außerhalb. Und soweit ich mich erinnern kann, habe ich keine Arbeit außerhalb getan, außer die, die mit der Erbauung der Fabrik zu tun hatte. Mussten Sie dort in, an dem Appell teilnehmen? Did you have to stand the appell? Definitely, and how? Jed auf alle Fälle und wie? Ja. Und standen Sie bei dem Appell getrennt von den anderen oder standen Sie unter den anderen drunter? Were you lined up separately on appell or were you mixed with the others? If I remember, mixed with the others because the group was a large group at that time. Also wenn ich mich daran erinnere, zu der Zeit war es vermischt mit den anderen, weil die Gruppe eine große war zu der Zeit. In other words, the complete block, the people in the block had to be outside under this name Antreten. Mit anderen Worten, der ganze Block musste heraus unter dem Namen Antreten. Und schnell. Und schnell. Wenn der Appell morgens zu Ende war und die anderen Männer zur Arbeit ausgerückt waren, was mussten sie dann machen? After the lineup had been completed in the morning and the other men had gone off for work, what did you have to do? We could not stay in the block. Wir durften nicht im Block bleiben. They used to drive us out the outside in the court. Sie trieben uns hinaus auf den Hof. And we had to walk around there. We had to walk because it was pretty cold. Und wir mussten herumgehen da. Wir mussten gehen, weil es ziemlich kalt war. There was a place, if I remember, where there was a, well, I'm going to use a more civilized word, washroom. Es war eine Örtlichkeit dort und ich werde einen zivilisierteren Ausdruck verwenden, einen Waschraum. And it was a little warmer there. We hoped maybe we could find a little bit of warmth. Es war dort etwas wärmer und wir hofften dort etwas Wärme vielleicht zu finden. But that was not possible. Aber das war nicht möglich. Wo bekamen Sie Ihr Essen ausgeteilt? Where was your food distributed? We were given right on our beds. We were they distributed this on the beds. Auf unsere Betten wurde das Essen ausgeteilt. Bekamen Sie dort tatsächlich besseres Essen als die übrigen Häftlinge? Definitely not. Auf keinen Fall. Obwohl das doch der Zweck Ihrer dortigen Unterbringung gewesen sein soll, dass Sie besser gekleidet und besser ernährt werden sollten, um Sie zu Arbeitern, zu kräftigen Arbeitern zu bringen. Even though this was the purported purpose for you to be there, that you would be better fed and better dressed to make you fit workers. This is correct. This was the purpose. Das ist richtig, das war der Zweck. But it was not executed in accordance with the orders that were given, I presume, aber to the parties in charge. Aber er wurde nicht durchgeführt im Einklang mit den Befehlen, die ich, wie ich annehme, den Vorgesetzten gegeben wurden. Nun, der Blockälteste, sagten Sie, war Emil Bednarek. Was können Sie uns von seiner Person sagen? The senior of the block, as you tell us, was Emil Bednarek. What can you tell us about his person? Bednarek had a specialty. Bednarek hatte eine Spezialität. He liked sports. Er liebte Sport. I like sports too, under different conditions. Ich mag Sport auch, unter anderen Umständen. Exhausted as we were, erschöpft wie wir waren, we did not look for any sport. Schauten wir nicht nach irgendwelchen Sport aus. Apparently, Bednarek was told that we are supposed to be there for a certain purpose. Offensichtlich hatte man Bednarek gesagt, dass wir dort sein sollten zu einem bestimmten Zweck. Because in account of that and used by him several times, we suffered an account of that. Deshalb hatten wir zu leiden. He used to tell us, well, you are the better people. Er pflegte uns zu sagen, ihr seid die besseren Leute. You don't have to work. Ihr braucht nicht zu arbeiten. So I will provide you all the media necessary to keep you in a good shape. Also werde ich euch die nötigen Medien beschaffen, um euch in guter Form zu halten. And he did. Und er hat das getan. He brought us out on that court. Er hat uns auf diesen Hof herausgenommen. I remember that court distinctly. Ich erinnere mich an diesen Hof klar. Was completely covered around. We could not see. I'm sorry. Go ahead. We could not see anything through what was going on outside. Er war vollkommen abgeschlossen nach außen und wir konnten nicht durchsehen, was draußen vorging. And the first time I came out into this court, I saw a device standing in a corner there. Und als ich das erste Mal in diesen Hof hinauskam, sah ich dort in der Ecke eine Vorrichtung stehen. I was wondering what this was for. Ich habe mich gewundert, was wofür das war. And an answer came to me. Well, this is a cudgel. Cudgel. Und die Antwort kam auf mich zu. Das wäre ein Bock. This is a Polish's word. It's a Polish word. Das ist ein polnisches Wort. What that cudgel was, I was told, and I saw later. Was dieser Cudgel war, hat man mir gesagt, und ich sah es später. And then I didn't have to ask anything anymore what this is for. Und ich brauchte dann nicht mehr zu fragen, wofür das war. If the court wants me to say what I saw being done on that cudgel. Wenn mich das Gericht möchte, dass ich ihm sage, was auf diesem Cudgel gemacht wurde. Nun, die Leute wurden dort geschlagen. Well, people were beat there. That is correct. Das ist richtig. They were held either by Stubenälteste in one side. They had to put their. I'm sorry. Go ahead. Sie wurden entweder von den Stubenältesten auf der einen Seite gehalten. Feet were put in a certain place that you couldn't move. Die Beine wurden an einer bestimmten Stelle eingesetzt, dass sie nicht bewegen konnten. And the poor individual received this punishment. Und die arme Person erhielt diese Bestrafung. By a sadistic. Auf sadistische. Human being, if I may so say. Durch statistische menschliche Wesen, wenn ich so sagen kann. With 25, 50, 15, depending what it was. Schlage, the way you, Your Honor, just mentioned. Yes, Schlage. Und erhielten diese Bestrafung mit 25 bis 50 Schlägen, wie Sie, Herr Präsident, gesagt haben. Mr. Bednarik, in his sport activities, was very proficient. Herr Bednarik war sehr fähig in seinen sportlichen Aktivitäten. He used to line us up in rows. Er stellte uns in Reihen auf. Danke schön. He was standing in front of us. Er stand vor uns. And then we started certain gymnastics. Und dann fingen wir mit bestimmten gymnastischen Übungen an. And then we had to run. Und dann mussten wir laufen. And then we had to do all kind of other acrobatic tricks given by him. Und dann mussten wir alle andere Arten von akrobatischen Tricks aufführen, die uns vormachte. Im Tempo of running. Im Lauftempo. And then we were supposed to sing. Und dann sollten wir singen. All kind of songs. Alle Arten von Lieder. It was maybe easy for me to repeat the words. Es war vielleicht mir leicht, diese Worte zu wiederholen. But we had a group of French people. Aber wir hatten eine Gruppe französischer Leute. The French people had difficulties of pronouncing and following Bednarik's instructions. Und die französischen Leute hatten Schwierigkeiten in der Aussprache und in der Befolgung von Bednariks Befehlen. And Bednarik, in order to help them to pronounce the words, und Bednarik, um ihnen bei der Aussprache der Worte zu helfen, beat them. Schlug sie. I still remember his device. That was a cane that he had. Ich erinnere mich immer noch an sein Werkzeug. Es war ein Stock, den er hatte. This cane, while he was walking with it, quite often added to his elegance. Dieser Stock, mit dem er gegangen ist, hat sehr zu seiner Eleganz beigetragen. He used to turn it like this to show his power. Er drehte ihn so, um seine Macht zu zeigen. The people were running. Die Leute liefen. The people were punished. Die Leute wurden bestraft. We didn't know what was going on. Wir wussten nicht, was vorging. We just hoped that that will be possible for us to stop and catch a breath. Wir hofften nur, dass es möglich wäre, dass wir anhalten konnten, um einen Atem zu schöpfen. The purpose of sports. Der Zweck vom Sport. In general sense. Im allgemeinen Sinne. Did not have the right result. Hatte nicht das rechte Ergebnis. On us at that time. Auf bei uns zu der Zeit. The fortunate prisoners who could run, die glücklichen Gefangenen, die laufen konnten, somehow were fortunate enough not to be subjected to any additional cruelty by Bednarik. Hatten immerhin Glück, dass sie nicht zusätzlichen Grausamkeiten durch Bednarik ausgesetzt waren. But there were others. Aber es waren da andere. Unfortunate individuals. Unglückliche Leute. And unfortunately, the few that I remember cannot be with us anymore. Und unglücklicherweise können die wenigen, an die ich mich erinnere, nicht mehr bei uns sein. To testify. Um auszusagen. Therefore, I feel. Deshalb fühle ich. That's my duty. Dass es meine Pflicht ist. Because I had the fortune, weil ich das Glück hatte, to survive, zu überleben. And after 20 years, und nach 20 Jahren, to come here, hierher zu kommen, and to tell you, um Ihnen zu sagen, and the entire world, und der ganzen Welt, what happened there, was dort geschehen and ist, specifically what Bednarek had done, insbesondere was Bednarek getan hat. Unfortunate men, exhausted, unglückliche Männer, erschöpft, not out of our commando, nicht von unserem Kommando, stayed in the block, probably because he was sick enough to go out to work. Weil blieben im Block, weil sie wahrscheinlich zu krank waren, um hinauszugehen zu arbeiten. Had to be with us to do the gymnastics. Mussten bei uns sein, um diese Gymnastik mitzumachen. That man fell. Dieser Mann fiel. Bednarek noticed that he did not obey his orders to run. Bednarek bemerkte, dass er seinen Befehl zu laufen nicht befolgte. How could anybody refuse his orders? Wie könnte jemand seinen Befehl nicht gehorchen? He made it simple. Er machte es einfach. He came over toward him. Er kam auf ihn zu. Get up, you verfluchtes Schwein. Steh auf, du verfluchtes Schwein. The man couldn't get up. Der Mann konnte nicht aufstehen. Bednarek went over to him, kicked him with his beautifully shined boot. Bednarek ging zu ihm und trat ihn mit seinen wundervoll geputzten Stiefel. The man made a sign to him, begging him that he is not capable to get up. Er machte ihm ein Zeichen und bat ihn, er wäre nicht imstande aufzustehen. Bednarek started to kick him and hit him. Bednarek fing an, ihn zu treten und zu schlagen. With the boots. Mit den Stiefeln. Tried to hit in the direction of his heart. Versuchte, in die Richtung seines Herzens zu treten. Turn him over. Drehte ihn um. Hit him in his lungs. Trat ihn in die Lungen. Hit him in all the places sensitive. Traf ihn auf alle die empfindlichen Stellen. To be sure that he would accomplish something quickly. Um sicherzugehen, dass er etwas schnell fertig bringe. Because an SS man stood right there. Weil ein SS-Mann direkt dort stand. With a smile on his face. Mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Being proud. Stolz. What his good, shall I say friend? Was sein guter, soll ich sagen, Freund? I don't know how he could be his friend, but apparently he was his friend. Weiß nicht, wie er sein Freund sein konnte, aber offensichtlich war er sein Freund. And Bednarek, the more he saw, und Bednarek, je mehr er sah, that SS man was proud of his doings, dass der SS-Mann stolz seines Verhaltens war, continued, fuhr fort. This cruel, diese grausame punishment that he gave that poor human individual, Bestrafung, welche er diesem armen Individuum antat, transcend all human imagination, über alle menschliche Vorstellung hinausgehend. I was standing, I saw it. I was looking under an angle of about maybe 45 degrees. Ich war dort gestanden und ich habe es gesehen. Ich habe aus einem Winkel von vielleicht 45 Grad hingeschaut. The other where we're standing, I was close to it. That happened between the block and the last row. Und die anderen waren da drüben gestanden und ich war in der Nähe des Blocks, zwischen dem Block und mir, wo es geschah. I cannot forget that picture. Ich kann dieses Bild nicht vergessen. I just couldn't understand. Ich konnte nur nicht verstehen. How a representative of the same species, wie ein Vertreter derselben Spezies, could do so much cruelty to another representative of the same species. Dem Vertreter derselben Spezies so viel Grausamkeit antun könne. Is it because there was an expression that homo homini lupus est? Sei es, dass ein Ausdruck ist, dass homo homini lupus est? But a lupus gegen a lupus versus a lupus does not behave this way. I have never seen, and as far as I know, that no representative of a certain species among animals, even in the wildest Africa, would do anything of a certain percentage of that cruelty that that individual Bednarek had done to a human being. Aber ein Wolf würde das nicht einem Wolf antun. Und ich habe noch nie gesehen, dass ein Mitglied eines Spezies, ein Tier, einem anderen Tier, selbst im wildesten Afrika, nur einen Teil dieser Grausamkeit antäte, dem Bednarek diesen armen Menschen angetan hat. I couldn't understand it. Ich konnte es nicht verstehen. And of course, 20 years later, I can less and less understand it. Und selbstverständlich 20 Jahre später kann ich es noch weniger und weniger verstehen. The man died. Der Mann starb. Died under his beatings. Starb unter seinen Schlägen. They covered him. Sie deckten ihn zu. And the Stubenälteste, I think it was the Stubenälteste and another, und der grabbed him. Und der Stubenälteste, und ich denke, es war der Stubenälteste und ein anderer, wickelten ihn, grabbed him, griffen ihn, and put him down. There was a little barrack there in that yard. I think it was close to that washroom. Und legten ihn, es war da eine Baracke dort in den Hof, ich glaube, es war in der Nähe dieses Waschraums. And the order he gave, take him away fast, because he stinks. Und den Befehl, den gab, war, nehmt ihn schnell weg, weil stinkt. SS man was very proud of this event. Dieser SS-Mann war sehr stolz von diesem Vorgang. Was very satisfied with his accomplishment. Und Bednarek war sehr zufrieden mit dem, was erreicht hatte. The expression on their faces was telling that. Der Ausdruck auf ihren Gesichtern sagte das. Shall I proceed with other events? Soll ich mit anderen Vorgängen fortfahren? Ja. Ja. Mr. Bednarek, I'm used to use the word Mr. I don't know whether I should. Herr Bednarek, ich gebrauche das Wort Herr. Ich weiß nicht, ob ich das sollte. Might be my habit. All right, Bednarek had another specialty. Bednarek hatte eine andere Spezialität. Since we were in that block. Seit wir in diesem Block waren. We haven't done anything. We haven't done anything. Wir hatten in noch block. Nichts getan in diesem Block. He couldn't stand. Gymnastic was not enough. Konnte es nicht aushalten. Gymnastik war nicht genug. Then he decided, well, there are a lot of blankets there. Dann entschied da sind eine Menge Decken da. Let's get the blankets out and dust them outside. Lasst uns die Decken hinausnehmen und sie ausstauben draußen. And be sure there's no dust left over. Und geht sicher, dass da kein Staub übrig ist. All right, we took those blankets. We were dusting them outside. Also gut, wir haben die Decken genommen und haben sie draußen ausgestaubt. And then the order was, after the blankets are clean. Und dann war der Befehl, nachdem die Decken sauber sind, put them together. Legt sie zusammen. And carry them like this. Und tragt sie so. Back to the barrack. Zurück in Back die Baracke. To the block. Zurück im Block. And while I was carrying my blanket this way to the block. Ich trug meine Decke so in den Block. Bednarek standing right at the door. Stand Bednarek direkt neben der Tür. With that fancy cane that he always used. Mit diesem feinen Stock, den immer verwendete. Hit the blankets to see whether I have done a good job. Schlug auf die Decke, zu sehen, ob ich gute Arbeit geleistet hätte. In the light of the sun. Im Sonnenlicht. That was shining at the blankets. Welche auf die Sonne geschienen, welches auf die Sonne fiel. I made it sure that these blankets were clean. I knew very well if I hadn't done it. Something would have happened to me because I have seen what he did to others. Ich ging sicher, dass diese Decken sauber waren, weil ich habe gesehen, was er einigen anderen tat. He hit the blankets. Er schlug auf die Decken. The effect of dust appeared. Die Wirkung von Staub erschien. Then he said, go. Dann sagte er, geh. I didn't have a chance to walk one foot away. Ich hatte nicht die Gelegenheit, auch nur einen Fuß wegzugehen. He turned around. Drehte er sich um. Took that cane. Nahm diesen Stock. Hit me in my back. Schlug mich über den Rücken. Once. Einmal. Twice. Zweimal. Three times. Dreimal. I felt that I was paralyzed. Ich fühlte, dass ich gelähmt wäre. These things occurred at a number of times. Diese Dinge ereigneten sich zu verschiedenen Zeiten. My back is curved. Mein Rücken ist krumm. I still have pains on my back. Ich habe immer noch Schmerzen im Rücken. I gotta be very careful what I do. Ich muss immer vorsichtig mit dem sein, was ich tue. Am I supposed to continue? Soll ich fortfahren? Bitte schön. Please. During the construction of the Siemens Schuckert plant, während der Erbauung der Siemens Schuckert Fabrik, I caught typhus or phlegtyphus. Bekam ich Typhus oder Phlegtyphus. From the clean condition that we had in that block. Von den sauberen Zuständen, welche wir in diesem Block hatten. And you know how phlegtyphus is being transmitted. Und Sie wissen, wie Phlegtyphus übertragen wird. These controller, so-called Lauser controller, were controller, but conditions were not given to us. To be clean. Diese sogenannten Läusekontrollen oder Kontrollen. Jedoch gab man uns keine Gelegenheit, sauber zu sein. We wanted to be clean. Wir wollten sauber sein. How could you be clean if you are thrown in a barrack that animals would not be trusted to be there? Wie können Sie sauber sein, wenn Sie in eine Baracke geworfen werden, die nicht einmal Tieren zugemutet werden kann. Therefore, after that short period in block 11, daher nach dieser kurzen Zeit in Block 11, and because I was assigned to the Siemens Schuckert Commander, und weil ich dem Siemens Schuckert Kommando zugeteilt war, they didn't take me to the gas chamber nor crematoria, nahm man mich nicht in die Gaskammer oder ins Krematorium, but to my big surprise, aber zu meiner großen Überraschung, they sent me to a so-called Krankenstube or hospital court. Schickte man mich in eine sogenannte Krankenstube oder in ein Krankenrevier. They subjected me in that Krankenstube, although I had a very high fever, I remember. In dieser Krankenstube, obwohl ich ein hohes Fieber hatte, setzte man mich subjected me to a cold shower. Einer kalten Dusche aus. And then they told me to run back. It was winter. Und dann sagte man mir, dass ich zurücklaufen sollte, es war Winter, barrack, in eine andere Baracke. They gave me something to put on myself. Da gaben sie mir etwas anzuziehen. And then I lay down. Und dann legte ich mich hin. I was lying down for several months. Ich lag einige Monate nieder. Ich denke, es war es eine lange Zeit beansprucht. Without any treatment. Ohne irgendwelche Behandlung. If anybody asked me how I could survive typhus without treatment, I don't know what the answer is. Wenn mich irgendjemand fragt, wie ich den Typhus ohne Behandlung überleben konnte, weiß ich nicht, was die Antwort darauf ist. I surprised many in the medical world about this event. Ich überraschte viele in der medizinischen Welt wegen dieses Vorfalls. I was lying there. Most of the time I didn't know what was going on with me. Ich bin dort gelegen. Die meiste Zeit wusste ich nicht, was mit mir vorging. And then one day, und dann eines Tages, one of the doctors, a prisoner himself, came over to me. He said, George, kam einer der Ärzte, es war selbst ein Gefangener, zu mir herüber und sagte zu mir, George, George, I will give you a good advice. Ich gebe dir einen guten Rat. I know you cannot walk yet. You are still sick. Ich weiß, dass du nicht laufen kannst noch. Du bist noch krank. I would like you to leave this hospital. Ich möchte, dass du dieses Krankenrevier verlässt. I said, why? I cannot walk. I cannot work. I cannot do anything. I cannot even stand on my feet. Ich sagte, warum? Ich kann nicht laufen. Ich kann nicht arbeiten. Ich kann nicht einmal auf meinen Beinen stehen. Now look, he said, don't be stupid. Also schau, sagte er, sei nicht dumm. You went so far, you gotta continue to resist. Du bist so weit gekommen, du wirst fortfahren, Widerstand zu leisten. I'm gonna give you, tell you to get out, that you're all right, because we were told, and he tells me very confidentially, they are expecting a new transport of people. Und er sagte mir, ich sollte herausgehen, und er sagte mir im Vertrauen, dass sie einen neuen Transport von Leuten erwarten. All these in that barrack go tomorrow to guest chamber. Alle diese in dieser Baracke würden morgen in die Gaskammer gehen. Do you want to go to the guest chamber? Möchtest du in die Gaskammer? My answer was, I picked myself up. Meine Antwort war, dass ich mich aufgerafft habe. And somehow I reported back to my commander. Und irgendwie habe ich mich bei meinem Kommando zurückgemeldet. Now, I have a little conflict in my memory. Also, ich habe eine Widersprüchlichkeit in meiner Erinnerung. I was still sick at that time. Ich war immer noch krank zu der Zeit. I do not remember whether I reported back to Block 11. Ich erinnere mich nicht, ob ich mich bei Block 11 zurückmeldete. Or did I report already to Bobrick? Oder ob ich mich schon bei Bobrick gemeldet habe. Because there we had our sleeping facilities parallel with our working facilities. Weil dort wir unsere Schlafunterkünfte parallel zu unseren Arbeitsstellen hatten. Ja, darf ich zunächst einen Ausdruck hier richtigstellen? Sie haben vorhin gesagt, dieser Arzt habe zu Ihnen gesagt, du hast bisher alles überstanden, du wirst auch in Zukunft Widerstand leisten. Das soll doch wohl heißen, du wirst auch in Zukunft überleben. Du wirst also dich gegen diese Krankheiten und so weiter wehren. Well, first of all, I would like to clarify an expression here. You said, when the doctor told you, you have so far survived, you will resist also in the future. That would mean mainly that you would survive also in the future, this, isn't it? This is what was his intent. His intent was to save me. Das war seine Absicht. Seine Absicht war, mich zu retten. He was a prisoner. Also das Wort Widerstand soll hier nicht etwa ausgelegt werden in einem politischen Sinn, dass er eine Untergrundbewegung oder so etwas The word resist is not to be construed here in a political sense, that you belong to an underground. No, resist physically. Nein. As an individual. Yeah. Resist to the cruelties that I'm subjected to. Ich habe es auch so verstanden. Ich wollte es nur... Körperlicher Widerstand gegen die Grausamkeiten. Ja. Yeah, you are correct, Your Honor. Sie haben recht, Herr Präsident. Nun hätte ich gern noch Folgendes festgestellt. Erstens einmal, sind außer diesem einen Mann, von dem Sie uns gesprochen haben, der beim Sport erschlagen worden ist von Bednarek, noch mehrere Leute beim Sport ums Leben gekommen? I saw... I'm sorry, I understood, but go ahead, do your duty. Yeah. Now, I would like to ask you in addition, point one, except for that one man who had been beaten to death by Bednarek during sports, have there other people been killed? As far as I know, there were beatings of that nature very frequent. Soweit ich mich daran erinnern kann, waren solche Schlagen sehr häufig. People that could not run. Leute, die nicht laufen konnten. People that could not execute exactly his orders. Leute, die nicht genau seine Befehle befolgen konnten. Cruel beatings. Grausame But Schlagen. In this atmosphere, beatings, we were getting so much. Aber in dieser Atmosphäre haben wir so viele Schläge bekommen, that this became almost a normal condition. dass dies beinahe ein Normalzustand wurde. Ja. I did see one case where a man in the same condition fell down. Ich sah einen Fall, wo ein Mann im selben Zustand hinfiel. And he applied the same system. Und er dasselbe System anwandte. Again in the front of an SS man. Wiederum vor einem SS-Mann. But I was standing here and this was happened further. Aber ich bin eben hier gestanden und das hat sich weiter weg ereignet. I cannot make any statement for sure whether this man at that time died or not. Ich kann nicht mit Sicherheit aussagen, ob der Mann zu der Zeit starb oder nicht. And I do not know whether he died later. Und ich weiß nicht, ob er später starb. Shortly later. Kurz danach. But and I would be very surprised that this man survived, but I haven't seen it. Aber ich wäre sehr überrascht, wenn dieser Mann das überlebt hatte. Jedoch habe ich nicht gesehen. Sie haben uns geschildert, dass auf dem sogenannten Bock die Leute mit den Füßen irgendwie eingeklemmt wurden und dann von dem Blockältesten oben gehalten wurde. Stubenältesten wollte ich sagen. Wer hat denn die Schläge seiner Zeit ausgeteilt? You told us that on this cajou, people's feet were fettered and then they were held by the Stubenälteste. Who dealt the blows? I do not remember whether this was Bednarek or someone else. Ich kann mich nicht daran erinnern, ob es Bednarek oder irgendjemand anderer war. Stand Bednarek dabei, wenn das geschah? Was Bednarek standing by when this happened? I do not remember. Ich erinnere mich nicht daran. Wissen Sie, ob auf dem Gelände dieses Lagers ein Wasserbecken, also ein Löschteich war? Do you know whether in the area or the camp there was a water basin, rather a fire basin? Fire basin? Yeah, for extinguishing basin. Extinguishing basin. Yeah. Oder auch etwas außerhalb, in der Nähe der Küche. Or perhaps somewhat outside in the vicinity of the kitchen. In the camp itself. Im Lager selbst. Oh yes, sure. Oh ja, sicherlich. Sicherlich. Können this Sie uns was, this was, I'll tell you exactly how my memory goes. You check me whether I'm right. Und das ist genau, soweit meine Erinnerung geht. Und prüfen Sie nach, ob ich recht habe. There was an entrance. Es war main entrance ein to the Nebenstraße. Es war ein Haupteingang dort in diese Nebenstraße. Between camp D and E. Jawohl. Zwischen Lager D und E. All right. Right in front, I can draw your picture if you had something to show me. Also direkt davor, right. Ich kann Ihnen ein Bild zeichnen, all wenn right. Sie on das möchten. On both sides of the Sie können es uns vielleicht hier zeigen auf der Karte. Perhaps you can show us. Do you have anything here? Lassen Sie mich sehen, lassen Sie mich orientieren hier. I remember this designation. Ich erinnere mich an diese Bezeichnung und an diese Bezeichnung. Yeah, I remember that. Ja, ich erinnere mich daran. Ich erinnere mich now, daran. If this is D, wenn das hier D ist, if this D is, no. Nein, das ist hier D. Richtig, jawohl. Ja. I'll tell you why. Ich sage Ihnen warum. Because this was the kitchen. Weil das hier die Küche war. Ja. And this was the kitchen. Und das war die Küche. Ja. And this is that basin that you're referring to. Und das ist dieses Bassin, worauf Sie sich beziehen. Ist es nicht etwas weiter oben, wo dieser blaue Fleck ist? Isn't it a little bit further up, okay, where the blue spot right, is? All right, on this side. You're correct. Richtig, Sie haben you're recht. Correct. Hier. I'm sorry. Es tut that mir was leid. My mistake. Ja. Thank mein you Fehler. Yeah, you're right. Because I was wondering why it was on this side. Also ich habe mich nämlich gewundert, warum es auf dieser Seite war. Also ich erinnere mich, dass es auf der rechten Seite war, wenn wir reingegangen sind. Ja, ich habe es jetzt. Ich bin jetzt da, ja. Hier ist Block 1. 3. 5. Seven. Sieben. Nine. Neun. Eleven. Elf. Thirteen. Dreizehn. Am I correct so far? Habe ich recht soweit? Ja. All right. This is that enclosed completely area here. This is the thing that I was describing so far. In this place here. This place the cruelties happened. Right here. My Bednarik. Whoever he sits, wherever it is, I don't even know whether I recognize him because I haven't seen him for 21 years. Also, dies ist hier dieser abgeschlossene Hof. Und das ist die Stelle, wo sich diese Grausamkeiten durch Bednarik ereigneten. Now, ich würde ihn, ich weiß nicht, ob ich ihn heute wiedererkennen würde. Es ist schon 20 Jahre her. I'll tell you something now. It comes back now. I think this thing here, was it such a thing like a Sonderkommando here? Ich sage Ihnen jetzt, ich glaube, es kommt mir jetzt wieder zurück. Dieses 13 hier, war das nicht so etwas wie ein Sonderkommando? I'll tell you what I accomplished there. Ich sage Ihnen, was ich dort geschafft habe. At night, I had a chance to come out of this barrack. Through this, I don't remember whether through this door or through this door, somehow out. Nachts hatte ich eine Gelegenheit, hier aus Elf, aus dieser Baracke herauszukommen. Ich weiß jetzt nicht, ob es aus dieser Tür oder aus dieser Tür war. Und ich bin hier reingekommen. Und dann habe ich von diesen Leuten Brot gebettelt. Diese Leute hatten mehr Brot. Und dann bin ich zurückgelaufen und bin wieder zurück hierher. I do remember another incident. Ich erinnere mich an einen weiteren Vorfall. Da wir tagsüber im Lager waren und nichts getan haben, laut Bednarik, nahm ich einmal das Risiko auf mich, um den Hunger zu befriedigen. Just to prove another point that Your Honor asked me before. Um einen weiteren Punkt zu beweisen, den mich der Herr Präsident vor dem gefragt hat, wie viel zu essen wir hatten. Ich nahm das polnische Wort dafür ist ein Koczolek, einen Eimer. I walked out of this block. Und ich bin aus diesem Block hier herausgegangen. I passed the street. Ich bin über die Straße. Was it completely deserted? Die Straße war vollkommen verlassen. Was a beautiful day, es war sunny ein day. Schöner Tag, ein sonniger Tag. I was walking, snow on the ground. Ich bin gegangen, es war Schnee auf dem Boden. And all of a sudden, here coming in opposite direction, an SS man. Und plötzlich kam da aus der entgegengesetzten Richtung ein SS-Mann. I cannot remember who that SS man was. Ich kann mich nicht daran erinnern, wer dieser SS-Mann war. He stopped me right away. Er hielt mich sofort an. Hey, du Schweine, what are you doing here? Hey, du Schwein, was machst du da? Then I told him, I couldn't tell him that I was going for food there. Ich sagte ihm, also ich konnte ihm nicht sagen, dass ich um Essen ginge. I lied to him, I said. Ich log ihn an und sagte. I said, this kocholik I got from somebody in the kitchen. Ich sagte, dass ich dieses Kocholek von irgendjemandem in der Küche bekommen hätte. Und ich möchte es zurückgeben, weil ich jetzt die Zeit hätte, um es zurückzugeben. His question was, how come you're not working? Seine Frage war, wie kommt es, dass du nicht arbeitest? Und da sagte ich ihm, dass ich Teil des Siemens Schuckert-Kommando wäre. And that I was in that block 11. Und dass ich im Block 11 wäre. And this is the reason why I'm not working and I would like to return that thing. Und dass es das der Grund wäre, warum ich nicht arbeitete und ich möchte dieses Ding zurückgeben. Then he touched me. Dann befühlte er mich. What do you have here? Was hast du da? For all that time I saved a few pictures. Also während dieser ganzen Zeit hatte ich einige Bilder aufbewahrt. Wollen Sie vielleicht wieder Platz nehmen? Would you have a seat, please, perhaps? Of my relatives. My father, my mother, my brother. Von meinem Vater, von meiner Mutter und meinem Bruder. He opened it up. Er macht es auf. And asked me. und fragte mich, what is this? Was ist das? I told him, gave him my sentimental expression. Ich gab ihm meinen sentimentalen Ausdruck. Apparently he was not too sensitive to appreciate what I meant. Offensichtlich war er nicht zu empfindlich dafür, für das, was ich meinte. And his answer was, und seine Antwort war, you stupid Hunde. Du dummer Hund. Do you think that you'll ever have a chance to see them? Denkst du, dass du jemals Gelegenheit haben wirst, sie zu sehen? You came in here, that's true. Du bist hier hereingekommen, das ist wahr. Don't you know which way you're going to get out? Weißt du nicht, wie du hier herauskommen wirst? And he pointed at an area which I presume he meant the chimney of the crematorium. Und zeigte auf eine Gegend, was ich annahm, dass meinte, während der Kamin des Krematoriums. He took the pictures away. Nahm die Bilder weg. And started to beat me. Und begann damit, mich zu schlagen. I fell down. Ich fiel hin. He was stepping on me. Ist auf mich getreten. He was hitting me. Hat mich geschlagen. And then he said, auf! Und dann sagte auf! Laufe, verfluchte Jude! No translation needed for that. Da ist keine Übersetzung dafür. Dirty Jew, run! Dreckiger Jude, lauf! I ran. Somehow when I had to, I ran. Irgendwie, wann ich musste, bin ich gelaufen. He took my number. Nahm meine Nummer. And I was concerned. I felt, well, that is my end. Und ich war besorgt. Ich fühlte, dass dies mein Ende wäre. Somehow I haven't heard any direct consequences of that event. Irgendwie habe ich keine direkten Folgen von diesem Vorgang gehört. Ich habe Sie vorhin gefragt nach dem Wasserbecken. I did ask you previously for that water basin. Yes, I recognize that water basin right now very well. Ja, ich erkenne das Wasserbecken jetzt sehr gut. Haben Sie einmal erlebt, dass irgendwelche Menschen in dieses Wasserbecken hineingetrieben worden sind? Did you ever come across that any people had been driven into this water basin? No. Nein. Haben Sie nicht erlebt. This you did not come across. Und wann sind Sie denn nun herausgekommen aus diesem Block 11? When did you get out now from this Block 11? I would say April something, 44. Ich würde sagen im April maybe May. 44, vielleicht im Mai. Sometimes around that time. Zu irgendeiner Zeit herum. In the first part, I would say, of 1944. Ich würde sagen, anfangs 1944. Sind Sie da allein herausgekommen oder waren noch Ihre gesamten Mitarbeiter dabei? Did you alone get out, or were all your co-workers along? All the co-workers, all the people assigned to the Siemens commander lived right in Babrek. Alle Mitarbeiter, alle Leute, die dem Siemens-Kommando zuteil waren, wohnten in Babrek. After Babrek was established and after we started the production. Nachdem Babrek errichtet war und wir die Produktion anfingen. Wie war dort die Verpflegung und die Behandlung gegenüber dem Lager? How was the food there and the treatment as contrasted with the camp? First reaction, by comparison, it was like heaven. Die erste Reaktion im Vergleich, es war wie im Himmel. Well, that was only the first reaction. Aber das war nur die erste Reaktion. Conditions, much better. Die Zustände viel besser. Same sleeping facilities. Dieselben Schlafgelegenheiten. Treatment was different. Die Behandlung war anders. The fact that I was sleeping on a hard bench didn't bother me. Die Tatsache, dass ich auf einer harten Bank geschlafen hat, hat mich nicht belästigt. But the fact that I was handled cruelly is another story. Aber die Tatsache, dass ich grausam behandelt wurde, das ist eine andere Geschichte. Wo? Where? At Block 11. in Block 11. Und das, I am saying by comparison. Ich sagte im Vergleich. Yeah. By comparison in Block 11, by comparison of that reception that we had in Auschwitz when they brought us. Also im Vergleich zu Block 11, im Vergleich zu diesem Empfang, den man uns in Auschwitz bereitete. In comparison how I was treated from the time they threw us out of the train. Im Vergleich zu der Zeit, als man uns aus dem Zug herausgeworfen hat. Through all the passages that I don't know whether your honor wants me to go over again. Durch all diese Phasen, die ich erzählt habe, ich weiß nicht, ob der Herr Präsident will, dass ich die noch einmal wiederhole. Nein, das ist uns durchaus klar geworden. No, ich danke schön. It has become quite clear to us and I thank you very much. Herr Preston, welches war Ihre Häftlingsnummer, bitte? Mr. Preston, what was your inmate number? 16581. 16585. 16581. Und sind Sie unter Ihrem jetzigen Namen in Birkenau registriert gewesen? Were you registered under your name? No, my name before was not Preston. Nein, mein Name vor dem war nicht Preston. Wie war der Name? My name before was Prishkulnik. Mein Name vor dem war Prishkulnik. Sonst noch Fragen? Der Staatsanwaltschaft, Herr Staatsanwalt Küchler. Keine Frage. Haben Sie in Birkenau in dem Lager B2D SS-Leute namentlich gekannt? Insbesondere ist Ihnen der Name Baretzky damals bekannt geworden. Did you, while at Camp BD2 at Birkenau, know any SS people by name? In particular, did you come across the name Baretzky? The name Baretzky, I heard. Den Namen Baretzky habe ich gehört. At that time, it was not too important to associate certain events with names. A uniform was a uniform. Zu der Zeit war es uns nicht so wichtig, einen bestimmten Namen mit einem bestimmten Vorgang zu assoziieren. Zu der Zeit war eben eine Uniform eine Uniform. I was not too much in contact with the outside of Block 11, outside with a short period in the quarantine. Also ich war nicht zu sehr in Berührung mit der Außenseite von Block 11, außer für die kurze Zeit der Quarantäne. I heard about cruelties by Baretzky, but I cannot personally testify that I have seen anything done by him. Ich habe über Grausamkeiten gehört, die Baretzky gegangen hat, jedoch kann ich persönlich nichts über solche Grausamkeiten aussagen. But maybe that SS that treated me at that time when I was going with that little Kocholek for food was Baretzky. Aber vielleicht war der SS-Mann, wie ich mit diesem kleinen Kocholek um Essen gegangen bin, Baretzky gewesen. And maybe any somebody else that is sitting on my left, I presume. Und es kann sein, dass es irgendjemand anderer gewesen ist, der hier zu meiner Linken sitzt. And maybe he's still free walking on the streets in Germany or other part of the world. Und vielleicht ist er noch frei und läuft auf den Straßen Deutschlands oder in irgendeinem anderen Teil der Welt herum. Herr Rechtsanwalt Ormond. Keine Frage. Rechtsanwalt Rabe. Bitte schön. Mr. Witness, two questions. Kennen Sie einen Mithäftling namens Schaffer? Do you know a co-inmate by name of Schaffer? Schaffer was with me in Bobrick. He was a young fellow at that time. I think he came from Vienna, a good-looking fellow at that time. Schaffer war mit mir zusammen in Bobrick. Is it Paul Schaffer? Paul Schaffer? Er war ein junger Bursche zu der Zeit, gut aussehend, und ich glaube, er kam aus Wien. Ist sein Name Paul Schaffer? Ich will nachsehen. I'll have a look. Paul. Ja, Paul Schaffer. Paul. Und kamen Sie mit ihm zusammen nach Auschwitz oder haben Sie ihn erst in Auschwitz kennengelernt? Did you get to Auschwitz together with him or did you only come to meet him at Auschwitz? I do not remember how we came. He came from he came from Vienna. I don't know whether he came from Vienna or from France. Also ich weiß nicht, wie wir gekommen sind. I do not remember. Ob er jetzt aus Wien gekommen ist oder aus Frankreich, ich kann mich nicht erinnern. I do know that he was with us. Ich weiß, dass er bei uns war. Ja, und dann eine andere Frage. Als Bednarek da den schwachen Häftling totgeschlagen hat und ein SS-Mann dabei stand, hat der SS-Mann Bednarek irgendwelche Befehle gegeben oder stand er nur ruhig dabei und schaute zu? At that time when Bednarek was beating to death that weak inmate, that SS-man who was standing along, did he give any orders to Bednarek or was he just standing alongside observing? He didn't have to give, he didn't have a chance to give any orders. Er brauchte keine Befehle gegeben, er hat überhaupt keine Gelegenheit gehabt, Befehle zu geben. Because Bednarek anticipated anything he had to say. By the way, I don't think he said. I think it was everything he said was complimentary. Weil Bednarek alles vorweggenommen hat, was er zu sagen hatte schon. Und alles, was er sagte, war mehr oder weniger ein Kompliment. Und hat Bednarek auch geschlagen, so hart geschlagen, wenn keine SS-Leute dabei standen? And did Bednarek also hit as hard when no SS people were standing alongside? Well, when he hit me, was no SS man at that time. Also, als er mich geschlagen hat, war kein SS Mann da. Ja, danke schön. Habe ich keine Fragen mehr. Thank you. I have no further questions. Herr Zeuge, ich habe den Zeitablauf noch nicht ganz verstanden. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie im Frühjahr 1944 in das Siemenswerk gekommen sind. Sie sagten zuvor, dass Sie sich für längere Zeit im Krankenbau befunden haben. Können Sie ungefähr die Zeit nennen, in der Sie in den Krankenbau gekommen sind? Der Zeuge hat sich dazu schon geäußert, Herr Rechtsanwalt. Und zwar hat er gesagt, es tut mir leid, infolge des hohen Fiebers habe ich keine richtige Erinnerung mehr, ob ich überhaupt von dem Krankenbau noch einmal in Block 11 gekommen bin oder ob ich bereits nach Bobrik gekommen bin. So ist es. Und auch wusste auch nicht, wie lange er krank war. Er sagt, meines Erachtens waren es Monate, es war jedenfalls eine sehr lange Zeit. Ich weiß es aber heute nicht mehr. Er hat aber auf Ihre weitergehende Frage gesagt, dass Sie dann alle von diesem Kommando vom Block B2D nach Bobrik gekommen sind. Ja, dass Sie all dorthin gekommen sind. Er hat aber nicht gesagt, dass Sie gleichzeitig dorthin gekommen sind. Das möchte ich ihn fragen. Ja. Nun ja, dann bitteschön. Also die Frage lautet, ob der Zeuge sich noch daran erinnern kann, ob er gemeinsam mit den anderen Leuten vom Kommando Bobrik nach Bobrik hingekommen ist oder ob er einzeln von dem Lazarett unmittelbar nach Bobrik gekommen ist. The question is whether Mr. Witness has gone to Bobrik together with the other inmates of Block 11 or whether he has been individually transferred from the hospital to Bobrik. This is exactly what I said before, Your Honor, that I do not remember distinctly how it happened. Das ist genau, Herr Präsident, das, was ich vorhin gesagt habe, dass ich mich nicht klar daran erinnere. And the reason I tried for myself to understand the reason why I don't remember, because I do have a pretty good memory from the past. And I remember sometimes details. Also but, der Grund daran, dass ich mich nicht erinnere, weiß ich nicht, Herr Präsident. Ist das Fieber gewesen? I do attribute this to my fever that I had, and this might have affected my memory, or that I didn't know what was going on with me. Also ich rechne das dem Fieber zu. Es kann eine Wirkung auf mein Erinnerungsvermögen gehabt haben. Noch eine Frage. Von wann ab, Herr Zeuge, setzt dann Ihre Erinnerung ungefähr wieder ein? As of when, then, Mr. Witness, does your recollection set in again, Mr.? My recollection is very good about all the time. Meine Erinnerung ist zu aller Zeit ziemlich gut. Even, especially, of course, before I went to the Krankenbarrack. Insbesondere da vor der Zeit, dass ich zu die Krankenbaracke gekommen bin. My memory fortunately was not affected by the sickness. Mein Erinnerungsvermögen wurde Gott sei Dank nicht, wurde glücklicherweise nicht durch die Krankheit beeinträchtigt. I was conscious what was going on with me. Mir war bewusst, was mit mir vorging. But I was doped to such an extent that at that time it didn't matter whether it was block 11 or it was block of hell. Aber ich war benommen zu der Zeit, ob es jetzt Block 11 gewesen ist oder ein Block der Hölle. Block of hell. Herr Zeuge, das ist doch keine Antwort auf meine Frage. Ich möchte wissen, wann Ihre Erinnerung wieder einsetzt nach der Krankheit. Well, Mr. Witness, this is not an answer to my question. I wanted to know when your recollection sets in again after your illness. Antwortet, der Zeuge hat ganz klar gesagt, dass er sich erinnern kann an alles, lediglich hat er keine Erinnerung an den Punkt, ist er nun von Auschwitz mit den anderen zusammen oder direkt alleine nach Borberg gekommen. Es kann gar keine Rede davon sein, dass die Erinnerung ausgesetzt und dann wieder eingeht. Also er hat uns zum Beispiel gesagt, als ich nach Borberg kam, glaubte ich im ersten Augenblick, ich sei im Himmel nach dieser Behandlung, die ich vorher erfahren hatte. Also hat er ja daran schon wiederum eine Erinnerung, als er dort angekommen ist. Gerade das, Herr Vorsitzender, bestreitet aber, oder sagte andererseits, dass er sich daran nicht erinnern könne. Er hat vorhin gesagt, er wisse noch nicht einmal, ob er in Block 11 oder in einen Block der Hölle zurückgekommen ist. Genau. Das weiß er nicht mehr. Aber er weiß von dem Augenblick ab, wo er nach Bobrik gekommen ist, weiß er, dass er es dort eben anders gehabt hat. Daran kann er sich noch erinnern. Er weiß nur nicht, ob er vom Krankenbau oder vom Block B das weiß er nicht. Jawohl. Ist. Ja. Darf ich den Zeugen dann darum bitten, kann er sich an den Beginn seines Aufenthalts in Bobrik erinnern? Mr. Witness, can you recollect the commencement of your stay at Bobrik? Yes, I can remember very well. Ja, ich kann mich sehr gut daran erinnern. Because the first day when I wound up in Bobrik, the machines were already installed. Weil den ersten Tag, als ich nach Bobrik gekommen bin, waren die Maschinen schon installiert. I was given an assignment to work out a scheme of using a precise drill. Man hatte mir die Aufgabe zugewiesen, ein Schema auszuarbeiten, um einen Präzisionsbohrer. A precision drill apparatus. Einen Präzisionsbohrapparat. Danke, ich brauch's nicht so genau. I don't want to know it that precise. Herr Zeuge, jetzt verstehen Sie bitte die nachfolgende Frage nicht falsch. Die ist nur hier für die Wahrheitsfindung von Interesse. Ist diese Gruppe, die ausgesucht worden war für die Tätigkeit in den Siemens-Werken, gemischt gewesen aus den verschiedenen Bevölkerungs- und Ländergruppen, die im Lager Auschwitz gewesen sind? Oder hat es sich ausschließlich um Juden verschiedener Nationalitäten gehandelt? Now, I would like, Mr. Witness, not to misunderstand the subsequent question. However, this group of individuals that had been selected for Bobrik was this group mixed from individuals of all countries and all nationalities, or was it just Jewish people from various countries? There were Jews from all the countries, and there were others from other countries, non-Jews. Es waren Juden und Nicht-Juden aus allen Ländern. Der Zeuge Schaffer hat hier gesagt, es habe sich um eine Gruppe von etwa 50 Mann gehandelt, und zwar ausschließlich um Juden. The witness Schaffer here has testified that it had been a group of 50 people about, and that exclusively Jews. I don't know which group you are referring to. Ich weiß nicht, auf welche Gruppe Sie sich beziehen. But as far as I remember, that particular group that came with me and was tested with me and wound up in block 11 with me and finally wound up in Bobrik, as far as I know, they were Jews. Aber diese Gruppe, die mit mir gekommen ist, mit mir geprüft wurde, mit mir ausgesucht wurde und mit mir im Block 11 war und mit mir nach Bobrik gekommen ist, das waren Juden. Whether that was 50, 35, 60, I am in no position to say it right now. I did not count them, and it would be difficult for me to make a positive statement as to the correct number. Ob es jetzt 35 oder 50 waren, bin ich nicht in der Lage, heute zu sagen. Ich könnte keine bestimmte Aussage über die Anzahl machen. Herr Zeuge, haben Sie den vorhin von Ihnen erwähnten Oberingenieur Buntius später noch einmal gesehen, nachdem er diese Prüfung entgegengenommen hatte? Mr. Witness, did you later see that Chief Engineer Bruncius, whom you mentioned previously, when at a later time? When later, in what period of time? Wann später, innerhalb welcher Zeit? Ich habe den Zeugen etwas gefragt und ich bitte den Zeugen zu erklären, dass es nach deutschem Recht üblich ist, dass der Zeugen die Frage... Also er will wissen, ob er ihn überhaupt noch einmal gesehen hat. He wants to know whether you saw him again at all. Whether I saw him again at all? Ob ich ihn überhaupt wieder gesehen habe? Yeah. It seems to me that I saw him at Bobrick again. Never at Block 11. Es scheint mir, als ob ich ihn in Bobrick wieder gesehen hatte, jedoch niemals im Block 11. Sie, soll ich das so verstehen, dass Sie nicht mehr genau wissen, ob Sie in Bobrick mit ihm gesprochen haben oder ihn gesehen haben? Do I have to understand it that way, that you are not sure whether you talked to him or whether you saw him at Bobrick? All right, let me try to answer this question in the following way. Also, gut, lassen Sie mich versuchen, die Frage auf folgende Art zu beantworten. I was the only, I think, and maybe there was another one, diplom engineer. Ich war der Einzige, oder ich glaube, es war noch ein anderer Diplom-Ingenieur. That was used in a capacity of an engineer. Der in der Kapazität als Ingenieur verwendet wurde. My job was inspection. Meine Aufgabe war Inspektion. After the so-called Vorrichtungen or apparatuses for die making were made, nachdem diese sogenannten Vorrichtungen oder Apparate zur Herstellung zur Fabrikation hergestellt waren, my assignment was to take the apparatuses apart. War meine Aufgabe, diese Apparate auseinanderzunehmen. And measure exactly the parts in accordance with the drawing. Und die Teile genau laut Zeichnung zu messen. And if everything is executed right, put it back together. Und wenn alles genau durchgeführt war, sie wieder zusammenzusetzen. And then put it together, sign my approval of that particular piece, hand it over to the German employee of Siemens that was sitting in the same room with me. Die Sache wieder genau zusammensetzen, meine Genehmigung zu unterschreiben und das Stück dem Siemens-Angestellten, der mit mir im selben Raum saß, zu übergeben. And if that thing had been not correct, because it was checked in Berlin. Und wenn die Sache nicht richtig gewesen wäre, weil sie in Berlin nachgeprüft war, then I didn't know what the consequences would have been. Dann weiß ich nicht, was die Folgen gewesen wären. I never had any results. Ich hatte niemals irgendwelche Ergebnisse. I presume I have done a good job. Ich nehme an, dass ich eine gute Arbeit geleistet habe. Now, why do I bring this particular instance up? It's because Mr. Buntius would probably, being in this Bobrick camp, probably talk to me. Nun, warum ich diesen Vorfall vorbringe, ist, weil Herr Buntius wahrscheinlich, da er in diesem Bobricker Lager war, mit mir gesprochen hätte. The relation between the Siemens employees and myself, da die Beziehungen zwischen den Siemens-Angestellten und meiner selbst, were very good. Sehr gut waren. Very good. Sehr gut. In comparison with my past experience, or experience which followed after the Bobrick camp. Und im Vergleich zu meiner vorhergehenden Erfahrung oder den Erfahrungen, die ich nach Bobrick gemacht habe. I do not remember, for example, the name of that particular man, German employee, who was sitting all the time in that barrack. Ich erinnere mich zum Beispiel nicht an den Namen des deutschen Angestellten, der die ganze Zeit dort in der Baracke mit mir gesessen ist. He was a simple mechanic. Er war ein einfacher Mechaniker. He was given a job to supervise inspection. Er hatte die Aufgabe, die Inspektion zu beaufsichtigen. I had to apply trigonometry in order to work out certain angles. Ich musste die Trigonometrie anwenden, um bestimmte Punkte auszuarbeiten. A sine, a cosine, a tangent, a cotangent were abstracts to him. Sinus, Cosinus, Tangens und Cotangens waren für ihn abstrakter. He could not understand what they were. He was very anxious to know. Er konnte nicht verstehen, was die waren. Er wollte sehr gerne herausfinden. I was giving him on a side lessons. Nebenbei gab ich ihm Unterricht. How to figure out a certain angle. Wie man einen gewissen Winkel errechnete. And in appreciation of that, und als Dank dafür, in the morning, I would find a piece of bread in my drawer. Fand ich in meiner Schublade am Morgen ein Stück Brot. Or some Suppe. Oder etwas Suppe. The relation was pretty friendly. Die Beziehungen waren ziemlich freundlich. Very, of course, tight. Now, I still didn't answer direct to the question. Also, what I want to say is the following. Aber ich habe immer noch nicht direkt auf die Frage geantwortet. Jedoch, ich möchte das Folgende sagen. Es scheint mir sehr wohl, da Bontius ein großer Herr war, sehr distinguiert aussehend, there were no specific conversations done there at length, dass keine besonderen Unterhaltungen dort stattfanden. But he would probably address to me in a form of you, the diplom engineer. Aber er würde sich immer mich in der Form wenden, Sie, Diplom-Ingenieur. If I'm pinned down exactly, like I remember all the other facts, whether I saw Bontius there, I am in no position to answer. Wenn ich es genau festlegen soll, ob Bontius dort gewesen ist, so bin ich nicht in der Lage, das zu beantworten. Hatten Sie Gelegenheit, mit den Leuten der Firma Siemens über Ihre Erlebnisse im Lager B2D zu sprechen? Did you have opportunity to converse with the members of the firm Siemens as to your experiences in Camp B2T? The time when I was in the camp? Zur Zeit, als ich im Lager war? Ja. Yeah. In Bobrick. In Bobrick? At Bobrick. About experiences in which lager? Über die Erfahrungen in welchem Lager? Im Block 11, von denen er vorhin erzählt hat. Whether I discussed with them what happened in Block 11. Ob ich mit denen besprochen habe, was im Block 11 geschehen ist? So ist es. Yeah. I do not remember. I don't think that I had conversations of that kind, because any experience of that kind, I was not too proud to discuss about, not too happy to discuss about. Also ich erinnere mich nicht daran, und ich glaube nicht, dass ich so besprochen habe, weil diese Erfahrungen war ich nicht sehr darauf bedacht, mit irgendjemand anderen zu besprechen. Ich war nicht sehr stolz darüber. We did not have too much of an opportunity to discuss with the Siemens Schuckert people at length anything else but pertaining to the job. Wir hatten nicht sehr viel Gelegenheit, mit den Siemens-Schuckert-Leuten über irgendetwas anderes zu sprechen, als das, was sich auf die Arbeit bezog. I don't think under the conditions that we were working, that one Siemens employee would trust the other Siemens employee. Ich glaube nicht, dass unter den Bedingungen, unter denen wir gearbeitet haben, ein Siemens-Angestellter dem anderen getraut hätte. I will give you an example, if the court will allow me. Ich werde Ihnen ein Beispiel anführen, wenn es mir das Gericht erlaubt. Ja, also er weiß es nicht, er glaubt aber nicht, dass er es getan hat, falls Sie das nicht mitbekommen haben sollten, sondern er sagt, ich glaube, dass auch die Siemens-Leute keine Veranlassung hatten, mit uns darüber zu sprechen. Jawohl. Herr Zeuge, kennen Sie einen Zeugen namens Altmann? Mr. Witness, do you know a witness by name of Altmann? Very well. I met him here after 21 years. Er ist sehr gut. Ich habe ihn hier nach 21 Jahren wieder getroffen. And it was a joyous assembly after 21 years. Und es war ein sehr freudiges Treffen nach 21 Jahren. Kennen Sie auch das Buch, das dieser Zeuge geschrieben hat? Do you also know the book? No, I don't. I heard about this, but I don't know. He told me, and I think he had that book with him now. I told him even that I would like to have a copy of it, and he said it's out of print. Nein, ich kenne es nicht, ich habe es nicht gelesen, und ich glaube, dass er eine Kopie dieses Buches bei sich hat, und ich wollte gerne eine haben. Jedoch sagte er mir, dass dieses Buch nicht mehr in Auflage ist. Since he's traveling, and he told me that he was in America not long ago. Da er reist und er mir gesagt hat, dass er vor nicht so langer Zeit in Amerika gewesen wäre. I invited him cordially to come and visit me in America, and at that time I would photostat this book. Habe ich ihn herzlich eingeladen, mich in Amerika zu besuchen, und zu der Zeit würde ich dann Fotokopien dieses Buches anfertigen. Ja. Noch zwei kleine Fragen. Herr Zeuge, aus welcher Stadt sind Sie nach Auschwitz gekommen? From what city, Mr. Witness, did you come to Auschwitz? Direct or indirect? Direkt oder indirekt? Die Station dann bitte, aber nur mit drei Worten. Well, in three words, the I'll stations. I'll go over kurz now. I'll go over very, very, very briefly. I'll go over it. I was arrested in Lille, France. Ich wurde in Lyon, in Lille, Frankreich, wurde ich festgenommen. Northern part of France. Den nördlichen Teil Frankreichs. Spent about 3 weeks in the prison. Verbrachte etwa 3 Wochen im Gefängnis. Passed through a camp in Belgium, Malines. Ging durch ein Lager in Belgien. Malines. Yeah. Strafcamp. Straflager. Lager. Then spent some time in that camp. Verbrachte einige Zeit in diesem Lager. From then we wound up somewhere in a Polish territory in a so-called slave labor camp. Von dort sind wir irgendwo im Polnischen gelandet, in einem sogenannten Zwangsarbeitslager. And I spent time there working, building bridges, building roads, building Gleise. Und ich habe dort Zeit verbracht, indem ich Brücken, Straßen und Gleise gebaut habe. And until one day we were told that we are going on a transport. We found out. Bis man uns eines Tages sagte, dass wir auf einen Transport gingen. Um das abzukürzen, darf ich eine Zwischenfrage stellen? War der Zeuge seinerzeit französischer Staatsangehöriger oder Pole? In order to abbreviate, may I ask the question, was Mr. Witness at that time French citizen or were you a Pole? I was French citizen officially. Ich war amtlich ein französischer Staatsbürger. Ich habe um die französische Staatsbürgerschaft nachgesucht. Früher waren Sie Pole vermutlich. Formerly you had been a Pole. Yes. Jawohl. Pole. I was born in Rovno, Wolin. Ich wurde in Rovno, in Wolin geboren. And at that time, that was Polish. Und zu der Zeit war das Polnisch. This is where I was born. And raised. Das ist, wo ich geboren und erzogen wurde. Und Herr Zeuge, arbeiten Sie noch heute in Ihrem erlernten Beruf als Diplom-Ingenieur? Mr. Witness, do you still work as an engineer today? That's right, this is my profession. Jawohl. I work as an engineer, das occupied by a private firm in the United States. Jawohl, ich arbeite als Ingenieur, angestellt durch eine Privatfirma in den Vereinigten Staaten. Danke. Thank you. Die übrigen Verteidiger, Rechtsanwalt Gerhard. Kurz. Wie hieß Ihr Capo in Bobrick, Herr Zeuge? What was the name of the Capo in Bobrick? I don't remember. I was not in contact with the Capo in Bobrick. Ich erinnere mich nicht daran. Ich hatte keine Verbindung mit dem Capo in Bobrick. Wer hat Sie in Frankreich verhaftet, Herr Zeuge? Who arrested you in France, Mr. Witness? Gestapo. Gestapo. Von Seiten der Angeklagten. Der Angeklagte Bednarek. Herr Präsident, ich sage, wiederhole noch dazu, dass das nicht wahr ist, was der Zeuge hier ausgesagt hat. Mr. President, kann sich der Zeuge noch erinnern an die Person des Angeklagten Bednarek? Does the witness remember the person of the witness Bednarek? Can I come closer to him or can he come closer to me? Kann ich näher an ihn herankommen oder kann er näher an mich herankommen? Bitte schön, treten Sie mal vor. Please step forward. Wollen Sie sich bitte einmal umdrehen? Would you please turn around? Yes, sir. Jawohl. Ich erinnere mich an ihn. Yes, sir. Jawohl. Oh, he got fat. Er ist dick geworden. Can I use the same expression he called me? Kann ich denselben Ausdruck gebrauchen, den er auf mich angewandt hat? Ich wünschte, ich kenne die Gerechtigkeit. Reden Sie wieder zurück. Aber reden Sie. Bednarek soll wieder zurücktreten. Wir üben Gerechtigkeit. So, Herr Zeuge, bitte wollen Sie wieder Platz nehmen. Would you have a seat, Mr. Preston? I'm sorry if I expressed myself this way. Es tut mir leid, wenn ich mich so ausgedrückt habe. Ja. In this court. In diesem Gericht. Sonst sind keine Fragen. No doubt in my mind. Es besteht kein Zweifel bei mir. Und of course, he doesn't have his nice round head. He doesn't have the nicely fit suit with those nicely shaped boots. Selbstverständlich hat er nicht dieses nett, diese hübsche, runde Mütze auf. Jetzt, Herr Zeuge, bitte beruhigen Sie sich und nehmen Sie jetzt Platz. Wenn keine Fragen mehr zu stellen sind an den Zeugen, fragen Sie ihn bitte, ob er bereit ist, das, was er gesagt hat, mit gutem Gewissen zu beschwören. Are you willing to swear to what you have said with a good conscience? Definitely. Bestimmt. Falls der Zeuge seinen Kopf bedecken will, ist die Möglichkeit. If the witness wishes to cover his head.